Kapitel 8. Hallo! Emma reißt die Augen auf. Neben ihr steht der Schaffner. Hören Sie mich? Sie haben aber fest geschlafen. Er sieht Emma freundlich an. Emma kann es kaum glauben. Geschlafen? Vor ihr sitzt Professor Vogt. Er hat immer noch die Zeitschrift in seiner Hand. Neben ihr steht ihre Handtasche auf ihrem Sitz. Als Emma aus dem Fenster schaut, sieht sie den Schnee auf den Feldern und Bäumen. Sie sind nicht mehr in Heidelberg, der Zug fährt wieder. »Geht es Ihnen gut?«, fragt der Schaffner. Er macht sich ein bisschen Sorgen. »Doch, doch, danke.« Emma lacht und nickt. »Ich muss nur wieder wach werden.« Sie holt ihre Fahrkarte aus ihrer Tasche und gibt sie dem Kontrolleur. Sie steckt die Karte wieder zurück in die Tasche. Gleichzeitig schaut Emma kurz nach hinten, direkt in das Gesicht des Mannes mit den schwarzen Haaren. Er schaut sie auch an. »Oh je«, denkt Emma voller Angst, »er schon wieder?« Da steht der Mann auf und geht direkt auf Emma und Professor Vogt zu. Vor den beiden bleibt er stehen und lächelt. Er ist sehr aufgeregt und hat ganz rote Ohren. »Guten Tag, Herr Professor Vogt. Sicher erinnern Sie sich nicht mehr an mich. Ich saß manchmal in Heidelberg in Ihren Vorlesungen.« Professor Vogt lächelt auch. »Ja, natürlich. Jetzt kann ich mich an Ihr Gesicht erinnern. Sie saßen immer in der ersten Reihe.« »Oh ja, ich liebe die Paläontologie. Leider waren meine Eltern damals gegen mein Studium. Ich sollte die Zahnarztpraxis meines Vaters übernehmen. Aber in meiner Freizeit habe ich immer Ihre Vorlesungen gehört. Ich freue mich so, Sie zu sehen.« »Ich freue mich auch. Setzen Sie sich doch. Was ist denn Ihr Spezialgebiet?« Die beiden beginnen über den Homo heidelbergensis zu reden. Da klingelt plötzlich Emmas Handy. »Hallo?« »Hey Emma, wo bist du? Ich stehe hier am Bahnhof und warte schon seit 20 Minuten auf dich.« »Oh, Beate, wir hatten Verspätung. Wegen des Schnees stand der Zug in Heidelberg einige Zeit, aber in 10 Minuten müssten wir in Stuttgart ankommen.« »In Heidelberg? Da könnten wir doch mal einen Ausflug hinmachen, oder? Du interessierst dich doch sehr für das Apothekenmuseum im Schloss, oder?« Emma fühlt sich ein bisschen komisch. »Ach, lass mich erst mal in Stuttgart ankommen, ja? Den Rest können wir ja dann zusammen planen.« »Okay, bis gleich. Ich freue mich auf dich.« »Bis gleich. Ich freue mich auch.«